Sein Vater und er begutachten mit dem Zimmermann den Platz, an dem das Badehaus stehen wird. 10 Meter vom Wasser entfernt und nicht parallel zum Ufer, sondern leicht über Eck soll es aufgebaut werden, sich dem See zuwenden wie einer Bühne. Auf dem Grundstück des Kaffee- und Teeimporteurs, zur Rechten hinter dem Zaun, stehen jetzt auch schon die Ziegelwände des zukünftigen Erdgeschosses. Quadratische Löcher für die Fenster und ein bodentiefer Austritt zur geplanten Terrasse sind frei geblieben. Durch die sieht man, je nachdem, wo man steht, ins Haus hinein oder andersherum Bäume und See. Ludwig faltet den Grundriss zusammen. Und innen wenigstens ein Doppelstockbett und einen Waschtisch, sagt der Vater. Wir werden hier niemals die Nacht verbringen, Vater, sagt Ludwig. Arthur sagt, aber das nimmt nicht viel Platz weg. Mit dem zusammengefalteten Grundriss erwischt Ludwig eine Mücke, die sich eben auf dem Arm seines Vaters niedergelassen hat. Links hört das Klopfen jetzt auf, rechts das Schaben der Maurerkellen über die nackten Ziegel. Feierabend. Das hier ist dein Erbe, sagt der Senior. Ja, sagt er, Ludwig, ich weiß. Und steckt den Grundriss für das Badehaus, in Klammern Länge 5,50 Meter, Breite 3,80 Meter, Bauart der Umfassungswände Holz, Bauart des Daches Schilf, steckt den Grundriss samt Mücke in seiner Mappe. In einem deutschen Regal wird die Mücke, flachgedrückt zwischen viel Papier, Zeiten und Zeiten überdauern, später womöglich sogar versteinern, wer weiß. 8 Böcke aus Eisen, darauf die Platten aus je 10 Brettern zusammengezimmert, von Bock zu Bock jeweils eine Platte, 12 Meter lang ist der Steg, schwarz gestrichen mit Teerfarbe, damit das Holz länger hält. Anna nimmt die kleine Doris, bevor sie den Steg betritt, auf den Arm, weil sie Angst hat, dass die Kleine ins Wasser fallen könnte. Doris schlingt die Beine um Annas Leib. Heil. Elisabeth sagt, lass nur, sie fällt nicht. Komm, ich bring dich ins Bett. Es ist ja noch hell. Das ist im Sommer nun einmal nicht anders. Und Elliot? Der ist schon älter. Ich will aber nicht, komm schon. But only if you carry me, all right. Die kleine Elisabeth schlingt die Beine um Annas Leib. Anna trägt das Mädchen, Leib an Leib. Trägt die oder die? Vielleicht hat er Anna nur heiraten wollen, weil es ihm so gefallen hat, wie sich ihr Leib vorschob, um das Gewicht eines Mädchens zu halten. Wenn hier Winter ist, ist daheim gerade Sommer und umgekehrt. Auf den Skatkarten von Ludwigs Eltern, Arthur und Hermine, gab es immer einen halben König auf der einen Seite der Linie und einen zweiten halben auf der anderen. So ähnlich könnte man meinen, spiegelt sich er, Ludwig, der wie sein Vater Tuchmacher war, nun am Äquator und wirft von hier aus das Bild eines Automonteurs zurück. Die Eukalyptusbäume rauschen, wenn man es so ansieht, am Brunnen vor dem Tore, und das Wasser des Sees sickert durch die Erdmitte hindurch und wird zum Meer. Grundwasser heißt es ja nicht umsonst. Elisabeth aber sieht Elisabeth sogar ähnlich. Doris sagt, jetzt geht die Sonne schon unter. Auch wenn du eine alte Frau bist, sagt ihr Großvater Arthur, wirst du dich noch hier ans Ufer setzen, um zu sehen, wie die Sonne hinter den See rutscht. Heim. Warum, fragt das Mädchen. Weil jeder die Sonne gern so lange wie möglich sieht, sagt Hermine, Ludwigs Mutter, die Großmutter von Doris. Manchmal, wenn man Glück hat, sieht man das Tafeltuch rings um den Tafelberg, einen Nebelschleier, der bei Sonnenaufgang zart rosa gefärbt ist. Das Tafelsilber hat er zurückgelassen, dafür den Weihnachtsbaumschmuck eingepackt. 12 Klemmen aus Aluminium für die Kerzen, Weihnachtsbaumkugeln, Strohsterne, Lametta und die Spitze aus Glas. Gekauft 1928, 14 Mark, 70 Pfennig. »What are Eiszapfen?« fragt ihn seine Kleine, Elisabeth. An dem einen Wintertag, den er am See verbracht hat, hat Anna, seine spätere Frau, seiner Nichte Doris das Eislaufen beigebracht. »Was ist Schnee?« fragt ihn seine Kleine, Elisabeth.